Deutschlandfunk Kultur Tonart. In den Nullerjahren veröffentlichte die Berliner Band Paula einige Alben, die von den Kritikern wohlwollend besprochen wurden, die aber ein ganz großes Publikum nicht zu erreichen vermochten. 2014 erschien mit Paula die letzte Platte von Paula. Bernd Intelmann und Elke Brauweiler gingen getrennte Wege. Jetzt ist Elke Brauweiler wieder da und hat sich, wie man so schön sagt, neu erfunden. Sie ist solo unterwegs und gerade ist ihr Album Freund erschienen. Und das Ganze hat sie per Crowdfunding finanziert. Vor der Sendung hat sie uns zum Gespräch besucht, gleich ist sie bei uns zu erleben. Wir wollen aber erstmal reinhören in diese Platte. All die schönen Beulen heißt dieses Stück. Ich werde dich verlassen, mein Schatz, wenn du alle deine Falten hast, wenn du deine Narben beseitigen lässt, dein Ich mich verlässt. Bist nicht du, oh, ne Stolpern und Klirren, ohne Fallen vom Baum und sich dauernd verirren. Bist nicht du, ohne all die schönen Bäume und das Heulen. Nicht du weißt, wann du so schön wie kein anderer bist, mit Geschichten zu erzählen. Elke Brauweiler und all die schönen Beulen aus dem Album Freund. Und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Hallo Elke Brauweiler. Hallo, schönen guten Tag. Sie haben über die Platte gesagt, sie klinge wie Sie und nicht nach Paula. Was heißt das? War die wirkliche Elke Brauweiler in Paula nicht zu hören? Vielleicht war dann Teil von mir zu hören, aber bei den Paula-Songs habe ich am Anfang gar nicht mitgeschrieben und dann immer mehr mitgeschrieben. Aber das ist irgendwie so eine Seite von mir, die es auch gibt. Aber das sind jetzt wirklich meine eigenen Songs. Und das klingt dann natürlich auch dementsprechend anders, weil im Grunde bin ich so eine melancholische Natur, was man den Songs sicher auch anhört. Und ich klinge ja auch sehr viel akustischer. Paula war eben so eine bisschen wie so eine Kunstfigur, die ich, glaube ich, auch gerne gebe. Und auch auf der Bühne, aber das bin jetzt einfach viel mehr ich selbst. Und ich glaube, das nimmt man mir auch ab. Und das sagen mir viele auch so, ja, da erkenne ich dich halt wieder. Und das ist ja nicht das Schlechteste, wenn man da irgendwann mal so ein bisschen hinkommt. Über die Jahre. Sie haben ja schon mal eine Soloplatte gemacht, 2006, glaube ich, ist die erschienen. Aber es waren französische Coverversionen. Genau. Irgendwie. War das auch nochmal so ein Verstecken damals? Ja, ich weiß auch nicht, Verstecken. Ich singe halt schon lange Französisch und dann dachte ich mir zwischendurch, war Zeit. Ich sitze sicher nicht blöd rum und mache nichts. Und dann habe ich einfach, weil ich da noch nicht so weit war mit diesem selber Schreiben. Ich habe da auch schon geschrieben, aber das war noch nicht so gut. Und ich habe auch 2011 an einem Soloalbum geschrieben. Da habe ich so eine Hälfte hinbekommen, fand ich aber auch nicht wirklich gut. Und dieses französische Coveralbum war dann wahrscheinlich so ein kleiner Weg dahin. Und dann habe ich mir einfach lauter Songs zusammengesucht, die ich selber schon liebte oder die ich gar nicht kannte. Und mit den verschiedensten tollen Leuten zusammengearbeitet, die da mit produziert haben. Genau, und das war dann eben so ein Zwischenstep. Sie haben so 2-3 Jahre etwa an dieser Platte gearbeitet, an Freund. Genau. Sie haben alles mehr oder weniger selbst gestemmt, gestützt auch durch Crowdfunding. Genau. War das aus der Not heraus geboren oder ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Beides. Also dieses Album habe ich gemacht, ich hatte es gar nicht wirklich vor. Ich bin diesem Mo Jaksch über den Weg gelaufen. Besser gesagt, der hat mich einfach angeschrieben. Das ist ein Produzent, hat ein Studio in Berlin. Genau, genau. Musiker, sehr, sehr toller Musiker vorrangig. Ja. Wahnsinnig toller Kontrabassist, Bassist und Gitarrist. Und der ist total arbeitsam, der kann nicht stillsitzen. Und macht auch viel Werbung und Sprachaufnahmen, alles Mögliche. Und der schrieb mich an und schrieb wohl auch ein paar andere Sängerinnen an. Ich war nur eine von manchen, vielen. Und dann dachte ich mir so, naja, warum nicht? Dann habe ich mir ein paar Sachen angehört, die er machte und der kommt stilistisch aus einer ganz anderen Ecke. Das hat mich dann erstmal so kurz so ein bisschen, nicht abgeschreckt, aber der kommt so aus einem Rock'n'Roll 50er, 60er Jahre Umfeld, Chanson. Und das ist überhaupt nicht meine Baustelle. Da dachte ich nur, oh, das passt ja sicher gar nicht. Aber er spielt dann sehr schön Pedal-Steel-Gitarre zum Beispiel. Genau, aber das Auf die Idee wäre ich auch nie gekommen. Das war jetzt nicht so eine Idee für mein Album. Aber dann haben wir einfach so 2, 3 Songs zusammen gemacht. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwie können wir total gut miteinander, so rein persönlich, privat, arbeitstechnisch. Und dann ist es eine ganze Platte geworden. Also, und dann wollte ich und musste ich natürlich auch noch alle bezahlen. Also wir haben erst die Platte gemacht und dann sollte doch bitte jeder noch bezahlt werden für seine Arbeit. Und dann habe ich diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil anders ist es halt einfach nicht möglich. Ja. Wie ist denn das Musikgeschäft für eine Künstlerin wie Sie? Paula hat, glaube ich, 6 Alben produziert in 14 Jahren, glaube ich, um den Dreh. Mhm. Das waren oft Kritikerlieblinge. Verkaufstechnisch war das, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen nicht so doll. Aber trotzdem, da gab es ja noch sowas wie eine Industrie, sage ich mal. Genau. Wie stellt sich das heute für Sie dar? Sie haben gerade gesagt, das muss man doch sehr viel in die Hand nehmen auch. Total schwer. Genau, wir hatten echt das Glück, dass wir gerade noch so 99 unseren Deal unterzeichnet haben mit Paula über 5 Alben. Mit so einem gestaffelten Deal. Für jede Platte gab es mehr Geld. Wir haben echt gutes Produktionsbudget bekommen, hatten unser eigenes Studio, konnten günstig produzieren und vom Rest leben. Und dann haben wir noch live gespielt. Das ging sehr gut. Und haben am Anfang ja viele Platten gemacht. Und dann waren immer mehr Pausen dazwischen, zwischen den einzelnen Alben. Und heute gibt einem keiner mehr irgendwelches Geld, um eine Platte zu machen. Ich habe auch wirklich kein Label gefunden. Die Label-Deals sehen einigermaßen unterirdisch aus. Ich möchte sowas aktuell nicht wirklich unterzeichnen, außer dass es mir ein bisschen wehtut, was so Pressearbeit angeht, was so ein Label ja übernimmt, wenn ein Album da ist. Also ich habe jetzt wirklich nicht besonders viel bisher, was passiert ist. Genau, es ist total schwer. Am Ende steht man jetzt echt alleine da und macht das so, wie ich es mache, aber ist mir eigentlich ganz recht. Mhm. Und dann kommen da vielleicht noch irgendwelche Leute dazu. Ich habe auch kein Management gefunden, ich habe noch nicht mal ein Booking. Es ist echt wahnsinnig schwer. Manchmal denke ich, was ist denn los? Ich habe da eine tolle Platte gemacht, aber irgendwie bin ich mal wieder ziemlich speziell mit dem, was ich mache. Das klingt jetzt eben nicht nach Paula, aber ich bin eben nicht, es ist nicht total kompatibel für viele, es ist nicht totaler Pop, es ist nicht total Indie. Aber ich bin ein bisschen sperrig, ich bin sehr eigen und also auch viele Radiosender sagen, nö, passt nicht so. Aber ist mir egal, ich mache jetzt einfach mein Ding und dann gehe ich eben meinen Weg und guck mal so und habe da auch ein ganz gutes Gefühl, dann dauert es vielleicht ein bisschen. Aber es verhält sich alles anders. Vielleicht hört uns ja jemand zu, der Lust hätte, Ihnen zu helfen. Elke Brauweiler ist die Künstlerin, mit der ich hier spreche, über ihre neue Platte Freund und das Musikgeschäft. Und sie hat selbst gerade selber gesagt, sie klingen ja sehr eigen. Also der Vortrag einiger Texte ist nicht gerade gängig, das bricht so aus, aus dem normalen Versmaß und der normalen Rhythmik. In dem Lied All die schönen Beulen, das wir da eben gehört haben, da kracht irgendwann so eine Gitarre rein in die schöne harmonische Welt und Atmosphäre. Also ja, sperrig. Das ist natürlich dann nochmal eine extra Aufgabe, das zu verkaufen, klar. Ja. Sie sind ja schon lange dabei. Haben Sie jetzt mal irgendwann auch ans Aufgeben oder Aufhören vielleicht sogar gedacht? Nö, aber ganz kurz war ich da mal. Aber schon länger nicht mehr. Und nee, ich denke gar nicht daran. Und ich möchte auch gar nicht aufhören. Am Ende ist es dann so, ich verlagere jetzt nicht all meine Energie auf dieses eine Projekt, sondern ich mache ja noch, ich unterrichte, ich spiele mit dem tollen José González in dieser String Theory, da spiele ich Bratsche, weil ich ja schon seit Kindertagen Bratsche spiele. Wir waren auf Europatour, wir sind in den USA, im März, April bin ich einen Monat weg und so mache ich Studiojobs und das ist super. Also ich mache einfach Musik und habe da so 10 Baustellen und das finde ich super. Und die Platte ist jetzt so ein Teil davon. Und natürlich habe ich große Lust, dass da was draus wird. Und ich glaube da auch irgendwie dran. Dann findet es halt im Kleineren statt. Auch egal. Aber ich werde weiter Musik machen, klar. Ja, ich wollte sagen, Sie sind eine versierte Musikerin. Also anders als viele junge Indie-Bands, die eben noch nicht so weit sind oder das vielleicht nie richtig wirklich gelernt haben. Also Sie sind eben als Bratschistin mit José González unterwegs. Ist das ein Job oder können Sie dann auch was mitnehmen? Also gibt es da wenigstens was, wo man sagt, das kann vielleicht auch nochmal einfließen in meine eigene Kunst? Ja, ich meine, vor allem ist es wahnsinnig toll, was wir da machen. Das ist ein unfassbares Projekt und wir können damit jetzt die ganze Welt bereisen. Und José hat auch große Lust, mit uns mehr zu arbeiten und hat eins seiner Projekte, Bands, jetzt quasi so links erstmal liegen lassen, um mit uns mehr unterwegs zu sein. Und ich meine, das ist echt eine große Ehre, für mich da dabei zu sein, wo ich auch keine Profi-Bratschistin bin, aber immer noch gut genug, um da mithalten zu können mit wirklich unfassbar tollen Musikern. Und was wir da auf die Bühne bringen, ist, ja, also es ist das ein großes Glücksgefühl, jedes Konzert, was wir da zu spielen, mit dabei zu sein. Und natürlich nehme ich da Dinge mit. Ich kann die jetzt nicht so genau beziffern, aber am Ende verdiene ich da gutes Geld, habe eine tolle Zeit mit tollen Leuten und mit diesem wunderbaren José. Da bleibt natürlich ganz, ganz, ganz viel. Also es ist mit eins der tollsten Projekte, die ich so bisher gemacht habe, muss ich echt sagen. Elke Brauweiler, vielen Dank. Freund ist der Albumtitel. Die Platte ist am vergangenen Freitag erschienen. Am 5. Februar gibt es die Record Release Party in Berlin, wie es im Info hieß. Da kommen ein paar befreundete Musikerinnen und Musiker und dann spielen sie das. Genau, wir haben eine Band. Da sind auch zwei von den Jungs, mit denen ich bei José González spiele, mit dabei. Genau, wir sind aber so eine richtige Band und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und jetzt kriegen wir sie am Klavier aus der Platte für uns hier im Tonartstudio eingespielt. Die Version von Ich frage für einen Freund. Danke, Elke Brauweiler. Sehr, sehr gerne. Du weißt bestimmt, wie man Ende freundlich formuliert, wie man sagt, dass man ab jetzt alle Sehnsüchte neu adressiert. Du bist der, der immer weiß, was tun, wird dich für einen Ratschlag treffen. Würde es dich nicht betreffen, wie weit muss man gehen, bis man auf dem Weg vergisst, wieso man auf dem Weg zu zweit